have, we're going to begin in 2 weeks a series called Who Cares? Also in 2 Wochen werden wir eine Serie anfangen, die heißt Who Cares? Also and the second week, we're going to call Friends Day. Und die zweite Woche, den Gottesdienst, werden wir Freundestag nennen. And so that will be on the 28th of November. Das wird der 28. November sein. And so I want you to remember, because this is a day we want everyone to invite friends to come. Und ich will, dass ihr euch daran erinnert, weil das soll ein Tag sein, wo ihr Freunde mitbringen könnt. And what we're going to do, we're going to have special snacks on the tables. Und wir werden so Snacks auf den Tables auf den Tischen haben. So that everybody gets disturbed by all the crunching that goes on during the message. So dass ihr euch alle an den Kaugeräuschen stört. And we're going to talk about honoring friendship that day. Und wir werden an diesem Tag darüber reden, wie man Freundschaften ehrt. And the great things about real friendship. Und so das Tolle an wahren Freundschaften. And so that's going to be a really good day to bring somebody who's outside the church. Und das ist also ein wirklich guter Tag, um Leute, die so außerhalb der Gemeinde sind, mitzubringen. And then that day we'll also advertise the next message, the next Sunday. Und an dem Tag werden wir auch über die Botschaft des nächsten Sonntages reden. And that will be about how relationships are killed. Und an dem Tag werden wir darüber reden, wie man Freundschaften zerstört. What destroys good friendships. Und was diese Freundschaften, was es ist, dass sie zerstört. And so what we're hoping is that that new people will really be exposed to the love of Christ that we have here in our place. Und wir hoffen, dass die Leute, die ihr mitbringt, wirklich so dieser Liebe, die an diesem Ort einfach ist, die Liebe Christi, dass sie da das einfach erleben. And at the same time we grow in being real friends. Und dass wir gleichzeitig auch dahin wachsen, dass wir einander wahre Freunde sind. I saw a lady on the S-Bahn with a big purse or a sack. Ich habe so eine Frau auf der S-Bahn gesehen, die hatte so eine große Tasche, so einen Sack dabei. Yeah. And she had written on the side of it, who cares? Und auf der Seite von der Tasche stand, who cares? And when I saw that, it just jumped out at me. Und als ich das sah, ist mir das einfach so total, hat mich das total angesprochen. We need to know, who cares? Wir müssen wissen, wer kümmert sich, who cares? And we need to care. Und wir müssen uns kümmern. So that's coming up. It 2 weeks from today is the beginning of that message or okay. That series. Also in 2 Wochen fängt diese Serie an. Okay, let me tell you a little story before we begin our message this morning. Und bevor ich mit der Botschaft anfange, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. All of you know we're in the middle, or most of you know we're at the third message of a series of messages about giving. Und die meisten von euch wissen, dass heute der dritte Sonntag ist, wo es bei uns um das Geben geht. The first message was, what does it take to have a giving heart? Und in der ersten Botschaft ging es darum, was macht so ein gebendes Herz aus? Last week we talked about how not to be controlled by money. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, was es heißt, nicht von Geld kontrolliert zu sein. And I really encourage you, in combination with this message today, to get those other two messages if you did not hear them. Und ich möchte euch dazu ermutigen, so in Kombination mit der heutigen Botschaft, dass ihr diese zwei anderen der letzten zwei Sonntage euch auch besorgt, wenn ihr die nicht gehört habt. Because this day will not be, this message will not be complete without those others. Weil diese heutige Botschaft ohne diese anderen beiden nicht komplett ist. So, I've had the privilege of marrying many people here in Germany, performing weddings. Also not marrying, yeah. I only married one person. Performing weddings for many people. Also ich hatte das Privileg. I am not Mormon. No. Ich hatte das Privileg hier in Deutschland mehrere Trauungen zu vollziehen. And I only have 2 children, so it's okay. No, okay. So now I'm not going to use any names. Also ich werde jetzt keine Namen nennen. But in one of the weddings that I performed. Aber in einer dieser Hochzeiten, bei der ich war, the day afterwards, the married couple came to us. Da kam dieses frisch verheiratete Paar am Tag danach zu mir. Came to my office. Kam zu mir ins Büro. With an envelope. Mit einem Briefumschlag. And they said, we need to give this to the church right now. Und sie haben gesagt, wir müssen das jetzt sofort der Gemeinde geben. And I said, well, what is it? Ich fragte sie, was ist da drin? And they said, it's 10% of what we received from our wedding. Sie haben gesagt, das sind 10% von dem, was wir an unserer Hochzeit an Geschenken bekommen haben. And I was quite surprised, of course. Und ich war natürlich sehr überrascht. And I said, well, great. And I got Edmund and we sat down and we did the books. Und ich habe Edmund dazu geholt und wir haben uns hingesetzt und haben so die Buchführung gemacht. And the amount was not a small amount. Und dieser Betrag war kein kleiner. I'm not going to tell you exactly how much. Also ich sag euch nicht, wie viel das genau war. But it was between 750 and 1,000 euro. I'll tell you that. Aber ich sag euch, dass es etwa zwischen 750 und 1,000 euro war. And it, so it was a good amount. Also es war ein sehr guter Betrag. And part of what they said was this. Und was sie auch dazu sagten war, we don't want to go away on our honeymoon. Wir wollen nicht auf unsere in unsere Flitterwochen gehen. And be tempted to start planning what we could do with that money. Und versucht werden dann anzufangen zu planen, was wir mit all diesem Geld tun können. Because we know we could do a lot of things with that money that it's in this envelope. Weil wir wissen, dass wir ziemlich viel mit diesem Betrag, der in diesem Briefumschlag ist, tun könnten. But they said we don't want that temptation. We want to give it to God now. Aber sie haben gesagt, wir wollen dieser Versuchung einfach nicht ausgesetzt sein, deswegen möchten wir es jetzt sofort Gott now, geben. Now this morning I'm going to talk about why somebody would do something like that. Und heute Morgen möchte ich darüber reden, warum jemand so etwas tun würde. What motivates someone to want to give to God like that? Was motiviert eine Person auf solch eine Weise Gott zu geben? And I want you to understand and I know all of you who know me know that this is my motive. Und I want you to understand my motive and you know what it is. Also ich möchte, dass ihr einfach auch mein Motiv hierbei versteht. It's not to try to get money from anybody. Also es geht nicht darum, jetzt hier Geld von irgendjemandem zu bekommen. But when we respond to God in a proper way, in a right way. Aber wenn wir auf Gott reagieren, ihm antworten auf eine richtige Art und Weise. In the way that he desires. Also auf die Art und Weise, die er sich wünscht. There is an unbelievable blessing from God upon our lives. Dann wird ein unglaublicher Segen auf unserem Leben liegen. And so in the area of money. Also auch in diesem Gebiet des Geldes. If we can learn how to walk with God in a right way. Wenn wir lernen können, auch in diesem Bereich mit Gott auf die richtige Art und Weise zu leben. His blessing rests on us in that area of our lives. Dann wird sein Segen auch in diesem Gebiet auf unserem Leben liegen. And how many of you would love to be blessed in your financial area of life? Wie viele von euch möchten gerne in dem finanziellen Bereich eures Lebens gesegnet sein? Now I'm appealing to your selfishness here. Also ich appelliere jetzt an eure Selbstsüchtigkeit. The Bible clearly shows blessing. Also die Bibel zeigt ganz klar Segen. Or no blessing. Oder auf der anderen Seite keinen Segen. And if any of us are smart, we're going to say blessing, please God, blessing. Und wenn wir klug sind, dann sagen wir natürlich Segen, bitte Gott. Last week I ended with a scripture that talked about Jesus taking 5 loaves of bread. Und letzte Woche habe ich mit einer Bibelstelle aufgehört, in der es darum ging, dass Jesus so 5 Brotlaibe nahm. And 2 fish. Und 2 Fische. And blessing that. Und sie gesegnet hatte. And giving it to the disciples. Und dann den Jüngern gab. And then that went out and fed 5,000 men plus women and children. Und das ging dann rum und hat 5000 Männer plus die Frauen und Kinder gesättigt. And then when the leftovers came back, it was just as much as they started with. Und als dann so die Überbleibsel zurückkamen, da war da noch genauso viel übrig, was am Anfang da war. How God works is sometimes not understandable at all. Und wie Gott arbeitet, das kann man manchmal einfach nicht verstehen. But we need to cooperate with him and work with him And the blessing of God will flow in our lives. Aber wir müssen einfach mit ihm kooperieren und mit ihm zusammenarbeiten und dann wird der Segen auch fließen. So let me remind you, last week we read this scripture in Matthew chapter 6, 24, and we're going to read it again. Und um euch zu erinnern, lesen wir jetzt nochmal die Bibelstelle, die wir auch letzte Woche hatten, Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. No, money is not bad. Also Geld ist nicht schlecht. Being controlled by money is what's wrong. Aber vom Geld kontrolliert zu werden, das ist falsch. Letting it be our God is not acceptable to God. Also zuzulassen, dass Geld unser Gott ist, das ist nicht akzeptabel vor Gott. To make him first. Wir müssen ihn an erste Stelle setzen. So here's this Bible verse and here's what Jesus was saying to his disciples or to the people. Also dies ist jetzt die Bibelstelle, das ist was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. And then he keeps talking about money. Und dann geht es weiter, dass er über Geld redet. And so let's read some of the verses past this. Also die darauffolgenden Verse. We're going to read verses 25 through 27. 25 bis 27. Or, well, let's see. And then 31 and 32. Und dann auch 31 und 32. Ja, yeah, go ahead. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt. Und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Also macht euch auch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Ja. Yeah. So here's the scripture that says, don't worry about all these material things. Also dies ist die Bibelstelle, die sagt, dass ihr euch einfach nicht um diese ganzen Sachen sorgen sollt. That doesn't mean be lazy. Das bedeutet nicht, dass ihr faul seid. That doesn't mean be irresponsible. Oder dass ihr unverantwortlich seid. We need to be throughout the Bible Jesus talks about being good stewards with our talents, with our time, with our resources. In der Bibel heißt es immer wieder, dass Jesus auch davon redet, dass wir gute Diener, gute Verwalter sein sollen. But he just said, don't let money be your master. Aber hier hat er gesagt, lasst es nicht zu, dass Geld euer Herr ist. And he's continuing on that discussion and he says, don't let it be your focus. Und hier geht es auch weiter in diesem Gespräch, dass er sagt, lasst nicht zu, dass das eure Ausrichtung, euer Fokus ist. He says, that's the focus of the world. Das ist der Fokus der Welt. And that should not be our focus. Und das sollte nicht unser Fokus sein. What am I going to wear? What am I going to eat? What am I going to do? Was werde ich anziehen? Was werde ich essen? Was mache ich nur bloß? And then he says this. Und dann sagt er Folgendes. And this is the key verse for today. Und das ist so dieser Schlüsselvers für heute. Verse number 33. Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. We need to seek first God's kingdom. Wir müssen zuallererst Gottes Reich suchen. I want you to remember this word first. Also ich möchte, dass ihr euch an das Wort zuerst erinnert. This is the key word here. Das ist das Schlüsselwort. And this is the key word that brings the blessing of God into our lives. Und das ist das Schlüsselwort, das dann den Segen Gottes in unser Leben bringt. When we put him first. Wenn wir ihn an erste Stelle setzen. That's he said before. No, you can't have two masters. Und er hat vorher gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren haben. Who is our master? Wer ist unser Herr? Remember I talked about how money has a voice to us? Erinnert euch daran, dass ich darüber geredet habe, wie Geld eine Stimme hat. And usually we're following the voice of money. Und oft folgen wir dieser Stimme des Geldes. Where am I gonna live? Wo werde ich leben? What am I gonna do? Was werde ich tun? How much is this gonna cost me? Wie viel wird dies mich kosten? And so we're always listening to this voice. Und so hören wir ganz oft dieser Stimme zu. And that has to be broken. Und das muss zerbrochen werden. And we need to make sure that we're listening to the voice of God. He is first. Und wir müssen sicherstellen, dass wir zuerst Gottes Stimme folgen. I'm not controlled by those outside things. I'm letting him control my life. Und dass ich nicht kontrolliert werde von all diesen Dingen um mich herum, sondern von dem, was Gott möchte. So how do we make God first with our money? Aber wie können wir Gott im Bereich unseres Geldes an erste Stelle setzen? Last week I said we got to break that God of money. Und letzte Woche habe ich gesagt, wir müssen diesen Gott des Geldes in unserem Leben müssen wir zerbrechen. And we break it by making sure God is first with our money. Und wir zerbrechen es, indem wir sicherstellen, dass Gott in unserem Leben an erster Stelle ist. So now, are you ready for a Bible journey this morning? Seid ihr bereit für so eine Reise durch die Bibel heute Morgen? We're going to take a journey through the Bible. Wir werden heute eine Reise durch die Bibel machen. We're going to start at the very beginning. Wir werden ganz am Anfang anfangen. We're going to be here about 3 hours today. Und hier so 3 Stunden sitzen. And we're going to go to the very, no. Nein. You know I wouldn't do that because I would be in a lot of trouble. Ich würde das natürlich okay. Nicht tun, da würde ich Schwierigkeiten bekommen. No, we can't do that because we have 2 services today. Und weil wir 2 Gottesdienste haben. Okay, so let's start in the book of Genesis. Also lasst uns in 1. Mose anfangen. And we're going to look at the man who is considered the man of faith. Und wir werden uns dem Mann widmen, der als Mann des Glaubens bekannt wurde. And we're going to start with Genesis chapter 14, verses 18 through 20. And let's look at what Abram did. 1. Mose 14, 18 bis 20. Und da werden wir sehen, was Abraham tat. This is Abraham, but before his name was Abram. Also das ist eigentlich Abraham, aber vorher war sein Name Abraham. So later he's, yeah, okay, go ahead. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Melchisedek diente dem höchsten Gott als Priester. Er segnete Abraham und sagte zu ihm, Glück und Segen schenke dir der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der höchste Gott sei dafür gepriesen, dass er dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Abraham aber gab Melchisedek den 10. Teil von allem, was er den Königen abgenommen hatte. And then, right after he does this, we find the next verse, what happens to him with God. Und dann gleich im nächsten Vers, nachdem er dies tat, finden wir heraus, was dann mit ihm passiert in Bezug auf Gott. Chapter 15, verse 1. Also Kapitel 15, Vers 1. Einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden. Abraham had just experienced a great victory over his enemy. Also Abraham hatte gerade einen großen Sieg über seine Feinde erlebt. And he decided, I'm going to honor God. Und er entschied sich dazu, Gott zu ehren. Here comes this high priest. Und dann kommt da dieser hohe Priester. And theologically, many theologians believe actually this was a manifestation of Jesus Christ. Und viele Theologen glauben sogar, dass das eine Manifestation Jesu Christi war. He actually, the Bible says, this man had no beginning and no end. Und die Bibel sagt sogar, dass dieser Mann keinen Anfang und kein Ende hatte. And so it was a real surprise, all of a sudden this priest shows up. Also so eine richtige Überraschung. Ganz plötzlich taucht da dieser Priester auf. And he had bread and wine. Und er hatte Brot und Wein. Interesting. Interessanterweise. Something that Jesus presented to his disciples. Also auch etwas, was Jesus seinen Jüngern präsentierte. And so Abram says to him, I'm going to give you 10% of everything I have here. Und Abraham sagt dann zu ihm, ich werde dir 10% von allem geben, was ich bekommen habe. And then we see God visiting him in a very special way. Und dann sehen wir, wie Gott ihm wirklich auf eine besondere Art und Weise begegnet ist. Now let's go to one of his sons. Und jetzt schauen wir uns an, was mit einem von seinen Söhnen passiert ist. Jakob. In chapter 28. Kapitel 28. Verses 20 through 22. Verse 20 bis 22. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sprach, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf dem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen geben wird und Kleider anzuziehen und mich wieder mit Frieden heim zu meinem Vater bringt, so soll der Herr mein Gott sein, und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgerichtet habe, soll ein Haus Gottes werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir gewisslich den 10. geben. So here is Jacob also doing this 10th thing, this tithe thing. Also Jakob tut hier auch dieses dieses Ding mit dem Zehnten. Now this was about now we're not really clear why they were doing that. There's no teaching at that time why they did that. Also wir wissen eigentlich nicht genau, warum sie das taten, weil es damals auch, also zu dem Zeitpunkt noch keine Lehre über den Zehnten gab. It's actually kind of surprising. It just is there. Also es ist irgendwie überraschend. Es ist einfach nur da. And they did this thing. Und sie taten das. Now later on in history, though, we have some real clarity about what was going on. Also später in der Geschichte wird es dann klarer und dann versteht man, was da eigentlich vor sich ging. And so let's look at the book of Leviticus and look at what describes what was happening. Und a description of what was happening. Im dritten Mose findet man eine Beschreibung darüber, was da passierte. We're going to read Leviticus 27, verse 26 and verse 30. Also dritter Mose, Kapitel 27, Vers 26 und 30. Doch soll niemand die Erstgeburt unter dem Vieh weihen, die dem Herrn schon als Erstgeburt gehört. Es sei ein Rind oder ein Schaf, es gehört dem Herrn. Alle Zehnten des Landes, sowohl von der Saat des Landes als auch von den Früchten des Landes, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Now, it says very clearly that the first part belonged to God. Also hier heißt es ganz klar, dass der erste Teil Gott gehört. And this is what they were thinking. Und das dachten sie. Now somehow God had communicated to Abram and to Jacob and to that whole lineage of people. Und irgendwie hatte Gott das auch Abraham und Jakob und so diesem ganzen Geschlecht damals kommuniziert. He had communicated this concept that the tenth and the first part is God's. Und er hat irgendwie ihnen das klar gemacht, dass der erste Teil und der zehnte Teil, dass das Gott gehört. This is a very, very important thing. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Remember I said the word first? Und erinnert euch daran, dass ich gesagt habe, dass ich das Wort erst zuerst gesagt habe. Throughout the Bible we see this pattern. In der ganzen Bibel sieht man immer wieder dieses Muster. The first born of an animal is God's. Das Erstgeborene eines Tieres gehört Gott. Now that's an interesting thing. Also das ist interessant. Back in those days, people lived from their animals and from their crops. This is how they lived. That was their paycheck. Damals lebten die Leute ja von ihrem Vieh und von ihrem Getreide, also das was sie ernährt hat. And what God said was, when your animal has its first baby. Und Gott sagte, wenn dein Tier sein erstes Kind bekommt, you give that firstborn to God. Gibst du dieses Erstgeborene Gott? It is not yours. Es gehört nicht dir. It is the Lord's. Es gehört dem Herrn. And so this is an interesting thing because it's an act of faith. Und das ist interessant, weil das eine Handlung des Glaubens ist. It is a time when you're honoring God and putting him first. Und es ist eine Zeit, wo du Gott ehrst und ihn an erste Stelle setzt. Now there's no guarantee that animal will have more babies. Es gibt keine Garantie, dass dieses Tier noch weitere Kinder bekommt. And you might even be losing the whole blessing from that animal. Und es kann sogar sein, dass du diesen ganzen Segen von diesem einen Tier verlierst. But the people understood. Aber den Menschen war klar. The first is God's. Das erste gehört Gott. It's not mine. Es gehört nicht mir. And so I'm going to willingly give it to God. Und deswegen gebe ich es auch freiwillig Gott. And his way is that when his followers did that, then his blessing would come upon them. Und Gott, nach Gottes Art war das dann so, dass wenn seine Nachfolger ihm das erste gab, dann hat er sie gesegnet. Now let's go to the very first time there was an offering made to God. Und lasst uns zu dem ersten Mal in der Bibel gehen, wo etwas Gott geopfert wurde. And that is the first children of Adam and Eve. Und das waren die ersten Kinder von Adam und Eva, die das taten. Genesis chapter 4 we're going to read verses 1 through 5. 1. Mose, Kapitel 4, 1 bis 5. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Now, I've always kind of struggled with this portion of scripture. Also ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit dieser Stelle in der Bibel. Because I thought, man, both of them gave to God. Ich habe gedacht, naja, eigentlich haben sie doch beide Gott gegeben. Why was one accepted and the other not accepted? Warum wurde das eine akzeptiert und das andere nicht? Both of them gave. Beide haben doch gegeben. But God said one was good and one was not good. Aber Gott hat gesagt, das eine war gut und das andere nicht. And then I started thinking about this concept of first. Und dann habe ich über dieses Konzept des Ersten nachgedacht. And something began to become clear to me in this scripture. Und dann wurde auch etwas klar. Abel was a keeper. Yeah. Abel gave his firstborn sheep or whatever it was. Also lamb. Abel gab so sein erstgeborenes Lamm. It was born and he immediately said, "Here, God, this is yours." Es wurde geboren und gleich hat er dann gesagt, Gott, es gehört dir. But in verse number 3 it says about Cain, it says in the process of time. Und dann im Vers 3 heißt es dann über Cain während dieser Zeit, in diesem Prozess. Over a period of time, Cain came and gave to God. Also nach geraumer Zeit kam dann Cain und hat dem Herrn gegeben. Cain did not give at the beginning. Also Cain hat nicht am Anfang schon gegeben. Cain waited. Cain hat gewartet. And after a period of time. Und dann nach geraumer Zeit. Then he said, "Oh, I'll give to God now." Dann hat er gesagt, oh ja, jetzt gebe ich Gott. That was not an act of faith. Das war kein Akt des Glaubens. And that was not an act of putting God first. Und auch kein Akt, dass er Gott an erste Stelle gesetzt hat. That was an act of saying, okay, now I can see how much I've got. Er hat gesagt, okay, jetzt sehe ich, wie viel ich praktisch habe. I'm safe. Also ich bin in Sicherheit. Everything's okay. Alles ist okay. Now I can give to God. Jetzt kann ich auch Gott geben. I have no other explanation for this. Also ich habe keine andere Erklärung für diese Stelle. Fruit was acceptable to God. Also Frucht war akzeptabel vor Gott. Animals were acceptable to God. Tiere war akzeptabel vor Gott. So it wasn't what he was giving. Also es ging nicht darum, was er gab. I've heard theologians say, well, it was he didn't give the right thing. Und Theologen haben, also ich habe gehört, dass manche Theologen sagen, er hat nicht das Richtige gegeben. I can't see that. Also ich kann das nicht so sehen. That's acceptable under other circumstances. Why is it not acceptable now? Das ist doch auch akzeptabel in anderen Situationen. Warum nicht jetzt? I really think it was because it was not first. Also ich glaube wirklich, dass es darum ging, dass es nicht zuerst passierte. He needed to really see that as being first. Und er musste wirklich das so sehen, dass es eigentlich an erster Stelle musste. Can you understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich meine? Whoa. Real quick. Cool. Yeah. Cool. Yeah. This is awesome, Ben. You're welcome. Okay, well, thanks. Isn't that hard to... Can I keep this? Yeah, you can keep it. Totally. Can I use it the way... Yeah, use it how you... Can I take Priscilla out? You should, in fact... No. You should. Let's see. I'm kind of shocked. This is a lot of money, Ben. Is it hard for you to give this to me? Not at all. Is it an easy... You don't feel like really like... It's not mine, so... You know. It's not yours? No. Well, what do you mean? You gave it to me. Okay. I'm giving it back. Okay. I gave this to him. Also ich habe ihm das gegeben. Before the service. Vor dem Gottesdienst. Now, do you think that was hard for Ben to give that to me? Glaubt ihr, dass es Ben schwer fiel, das mir jetzt wieder zu geben? Why was it not hard for him to give that to me? Warum ist es ihm nicht schwer gefallen? Because he's not a thief. Weil kein Dieb ist. No, because he saw that it was not his. He knows it's not his. Wusste, dass es nicht seines war. And you see, when we realize that the first is not ours. Und wenn wir uns darüber bewusst sind, dass das Erste nicht uns gehört. We go back to this verse in Leviticus. Let's look at these verses again. Also lasst uns nochmal diese Verse in 3. Mose angucken. It was the next slide, I think. Guys, I have it twice. Leviticus chapter, let's see. 4. Moses. 3. Okay. Moses. 3. Moses. Okay. It says, they realized it is God's, not theirs. Also ihnen war klar, dass es Gott gehörte und nicht ihnen. And so when this perspective is in their hearts, und wenn sie diese Perspektive in ihrem Herzen hatten, it is not hard to give it to God. Dann war es auch nicht schwer, Gott zu geben. But when we feel like what we have is ours, we own it. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir haben, dass das auch unser Eigentum ist, then it's sometimes very hard to give to God. It just does not make sense. Dann ist es einfach manchmal ziemlich schwer, Gott zu geben, und das macht dann auch keinen Sinn. Ben, if you would have had a problem giving that to me, you would have really been in bad shape, man. Now, to make that example really good, I should have given him 1,000. Also, damit dieses Beispiel wirklich gut gewesen wäre, hätte ich ihm 1,000 geben sollen. He could have kept 900. Er hätte 900 behalten können. And given me 100. Und hätte mir 100 zurückgeben können. That would be the perfect example. Das wäre so das perfekte Beispiel. But I don't have that much faith. Aber so viel Glauben habe ich nicht. But you see, this is the perspective that we need to understand. Aber das ist die Perspektive, über die wir uns klar sein müssen. God has given us and allowed us to have everything we have. Gott hat uns so viel gegeben und hat es uns ermöglicht, dass wir all das haben, was wir besitzen. And the only thing he says is this. Aber das Einzige, was er möchte, if you're gonna honor me, er sagt, wenn du mich ehrst, if you're gonna make me first, wenn du mich an erste Stelle setzt, then you give me the first part. Dann wirst du mir auch den ersten Teil geben. It's not yours. Es gehört dir nicht. The 90% is yours. Die 90% gehören dir. But the first 10% is his. Aber die ersten 10% gehören ihm. Now, Priscilla and I have lived by that all of our lives, all of our Christian lives. Und Priscilla, I think, right? Is that right? From the beginning of our marriage, right? Okay. Yeah. Also seit... Right. Also I just want to make sure. My memory's not so great, so... Great, go ahead. Priscilla und ich haben uns unser ganzes christliches Leben lang wirklich auch danach gerichtet, nach diesem Prinzip. And God's blessing is so amazing that we have seen our money stretch in amazing ways. Und das ist der Segen Gottes auf unserem Leben ist einfach so krass, dass wir einfach gesehen haben, wie Geld wirklich einfach so lange reicht bei uns. A lady sold us a refrigerator. How much did we pay for that refrigerator, honey? Did we pay 100 or 75 euro? The first one. Something like 75 euro. She sold, or did she give it to us? She sold, okay. We bought a refrigerator when we first came to Berlin in 1998. Als wir zuerst nach Berlin kamen, 1998, haben wir einen Kühlschrank gekauft. The lady said, this is so old, I'm about to throw it away, but I'll give it to you for, I think, 75 or 100 euro, something like that. Und die Frau sagte damals, ach, dieser Kühlschrank ist so alt, ich gebe das euch für, es waren, glaube ich, 75 euro oder 100. Oh, D-Mark. Yeah, it was D-Marks at that time. Yeah. So, was it last year? Last year, we got a new refrigerator. Und letztes Jahr haben wir dann einen neuen Kühlschrank gekauft. That old refrigerator that was going to be thrown away by that woman. Also dieser alte Kühlschrank, der von dieser Frau eigentlich weggeworfen worden wäre. And actually it was a big one. We thought it was nice. Also es war auch noch so ein sehr großer, also wir fanden das sehr schön. It was bigger than the normal German ones. Also größer als diese normalen deutschen. And so it worked wonderfully for us until for 11 years. 11 years. Und wir haben da wirklich guten Gebrauch davon gemacht, 11 Jahre lang. We have seen stuff like this happen throughout our lives constantly, these kinds of things. Und solche Dinge haben wir ständig immer wieder in unserem Leben erlebt. God can do so much more with our 90%. Also Gott kann mit unseren 90% so viel mehr verbringen. Than we could do with the 100. Als dass wir mit unseren 100% tun now, können. Let's just continue on. Lass uns weitermachen. Some people might think, okay, what, but that's the law. No, that's the old covenant. That's gone. Und manche Leute mögen denken, ja, das ist ja noch unter dem Gesetz, unter dem alten Bund, das ist vorbei. Cain and Abel were 2500 years before the law. Cain und Abel waren 2500 Jahre vor dem Gesetz. 2500. Yeah? Good. Is that what you said? Good. Okay, wonderful. Abraham was 500 years before the law. Und Abraham war 500 Jahre vor dem Gesetz. When he gave 10%. Als er diese 10% gab. His son Jacob was 400 years before the law. Und sein Sohn Jakob war 400 Jahre vor dem Gesetz. He gave 10%. Und er gab auch 10%. The 10% concept was before the law. Also dieses Konzept des Zehnten gab es schon vor dem Gesetz. During the law. Und auch während dem Gesetz. And Jesus confirmed you ought to give your tithe. It's during the new covenant also. Und auch Jesus hat das nochmal bestätigt, dass wir unserem auch unter dem neuen Bund diesen Zehnten geben sollen. So, let's see. We're there. Oh, cool. So let's look at two more real good stories in the Bible about this kind of thing happening. Lass uns noch zwei weitere richtig gute Geschichten in der Bibel angucken, in denen we're going to look at 2 Chronicles 31, where the people were giving to God. 2. Chronik 31, Vers 5 und 6. Yeah. Gaben die Kinder Israels viele Erstlingsgaben von Korn, Most, Öl, Honig und allem Ertrag des Feldes und brachten die Zehnten von allem in Menge herbei. Und auch die Kinder Israels und Judas, die in den Städten Judas wohnten, brachten den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den geheiligten Dingen, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt worden waren, und legten es haufenweise hin. Verses 8 through 12, go ahead. Dann Verse 8 und 12 bis 12. Als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen sahen, lobten sie den Herrn und sein Volk Israel. Und Hiskia befragte die Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Da antwortete ihm Asaja, der Oberpriester aus dem Haus Zadok, und sprach: Seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben noch viel übrig gelassen. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Daher ist eine so große Menge übrig geblieben. Da befahl Hiskia, dass man Vorratskammern herrichte im Haus des Herrn. Und sie richteten sie her, und sie brachten das Hebopfer, die Zehnten und das Geheiligte getreulich hinein. So here the people come and they start giving their tenth. Also da sind diese Menschen und sie kommen und geben ihren Zehnten. And the king, he kind of sounds like I think I would feel. Und dieser König, der klingt so ein bisschen, wie ich mich wahrscheinlich fühlen würde. He started worrying about the people. Und er hat sich Sorgen gemacht um das Volk. And he said to the priest, are the people okay? Und er fragte den Priester, geht es dem Volk gut? He really had a good feeling towards the people. Also ihm war das Volk wirklich wichtig. And the king, he's seeing the wonderful giving that's taking place, and he's saying, but are the people all right? Und der König, der sieht so dieses tolle Geben, was da vor sich geht, und er fragt sich, ah, aber geht es dem Volk gut? And the priest says, hey, don't worry. Und der Priester sagt, naja, ist alles in Ordnung, keine Sorge. They are even better than they were before. Ihnen geht es sogar besser, als es ihnen vorher ging. He says, King, look, they've been giving and they even have completely everything they need, plus more than they need. Und er sagte, König, schau mal, die geben und haben mehr noch, als sie eigentlich bräuchten. What an exciting thing. das ist doch so eine tolle Sache. Now let's go to a very famous portion of scripture. Und lasst uns zu einer sehr berühmten Bibelstelle noch gehen. It's the last book of the Old Testament. Das letzte Buch im Alten Testament. Malachi chapter 3. Malachi Kapitel 3. The last chapter also of the auch noch Old Testament. Das letzte Kapitel im Alten Testament. And verses 7 through 11. Verse 7 bis 12. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr, das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Hause sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscher. Now how can people possibly rob God? Also, wie ist es möglich, dass Menschen Gott berauben können? How can I steal from him? Also, wie kann ich von ihm stehlen? He would have been stealing from me if he had kept my money. Also, er hätte von mir gestohlen, hätte er das Geld behalten. I said, here, hold this and give it back to me later. Also, ich habe ihm gesagt, hier, behalte das und gib's mir später wieder. We can keep what is God's. Wir können das behalten, was eigentlich Gott gehört. And that's what these people were doing. Und das haben diese Menschen damals getan. And the prophet said, return to God. Und der Prophet sagte, gebt es Gott zurück. How have we left you? Wie sind wir von dir abgewichen? And how do we return? Und wie geben wir es dir zurück? In tithes and offerings. In den Zehnten und den Abgaben. And then he says, and when you do this, und dann sagt er, wenn ihr das tut, I will bring blessing in your life. Dann werde ich Segen in eure Leben geben. And he says something that he's never, God's never said this, and we never find this in the scripture anywhere else. Und dann sagt Gott etwas, was wir nirgendwo sonst in der Bibel finden. God says, test me. Er sagt, prüft mich. Test me and see if I won't be faithful to you. Er sagt, prüft mich und finde doch heraus, ob ich euch treu bin. Money is a gigantic test in our lives. Geld ist eine riesige Prüfung in unserem Leben. I said this last week. Und ich habe das auch letzte Woche gesagt. So many times Jesus, when he dealt with people and he dealt about money, it was a test to see where their priorities were. Und so oft, als Jesus auch mit Menschen umging, da war Geld so ein Prüfstein und ein Test, wo ihre Prioritäten eigentlich lagen. Who is Lord? Who is bigger in your life? Wer ist der Herr? Wer ist der Größte in eurem Leben? Can you trust God? Könnt ihr Gott vertrauen? Can you believe that he is able? Könnt ihr daran glauben, dass er fähig ist? When you put him first. Wenn du ihn an erste Stelle setzt. When you say, God, I'm going to trust you. I don't understand it, but I'm going to trust you. Wenn du sagst, Gott, ich vertraue dir, ich verstehe das nicht, aber ich vertraue dir. And then it's, God says, if you test me, you will see that I will bless you. Und dann sagt Gott, wenn du mich prüfst, dann wirst du sehen, dass ich dich segne. Now many people ask, where do we give? Und viele Leute fragen sich, wo sollen wir geben? Can't I just decide to give wherever I want to give? Kann ich nicht entscheiden, wohin ich geben möchte? Well, according to the Bible, also nach der Bibel, every time it talks about the tenth, jedes Mal, wenn es da um den Zehnten geht, let's put this slide up. Abram, he gave to the high priest. There was no temple at that time. Also Abram hat dem Hohepriester gegeben. Jacob, it's referred to the house of God. Und bei Jakob geht es um das Haus Gottes. For the Israelites, the house, they were going to bring it to the house of God. Und die Israeliten haben den Zehnten dem Haus des Herrn gegeben. In Malachi it says to my house, God says to my house. In Malachi heißt also redet Gott von seinem Haus. There's another scripture I was going to read to you, but it says from Nehemiah, it says to Haus unseres Gott, House of our God. Also in Nehemia heißt es Haus unseres Gottes. And Second König, it's the temple, und brought to the temple. Im zweiten Könige haben sie es zum Tempel gebracht. Now the Christians, when they brought their offerings, they actually did something that I'm not going to say you do today. Und die Christen in Apostelgeschichte haben mit ihrem Opfer etwas gemacht, was ich nicht jetzt euch sage. I don't touch offerings here. Also ich rühre das Opfer hier nicht an. I don't count the offering. Ich zähle es nicht. I want to stay away from the money, so there's no accusation that Jim is putting any money away for himself. Also ich bleibe wirklich von dem Opfer fern, sodass da auch nie irgendeine Anschuldigung sein kann, dass ich etwas davon wegnehme. But in the book of Acts, aber in Apostelgeschichte, as the church was starting to develop, als die Gemeinde anfing zu wachsen, they brought the offering to the feet of the apostles. Da haben sie das Opfer zu den Füßen der Apostel gebracht. Now, don't do that. Also, tut das jetzt nicht. Now, you know, when people bring me an offering thing, I say, find Edmund or find someone else, not me. Also, wenn Leute mir so ein Opfer geben möchten, dann sage ich immer, ja, bring das zu Edmund oder irgendjemand anders, aber nicht zu mir. But it was really to the church, to the central place of worship. Aber es ging eigentlich darum, dass sie es wirklich der Gemeinde brachten, also diesem Ort des Gottesdienstes, des Lobpreises. What about other ministries? Aber was ist mit anderen Diensten? Now, I'm going to really stretch you now. I'm going to stretch you so much now. Also ich werde euch jetzt wirklich make you dehnen. Stretch. Also es wird jetzt wirklich schwer sein für euch. Okay, good. The Bible talks about tithes and offerings. Also die Bibel redet ja von dem Zehnten und Opfern. The tithe was for the house of God. Der Zehnte war für das Haus Gottes. And there were offerings. Und dann gab es auch noch Opfer. So when we look at the Bible, also wenn wir uns die Bibel anschauen, if we're talking about supporting some special ministries, also wenn es uns darum geht, irgendwie besondere Dienste auch zu unterstützen, personally supporting them, also diese Dienste persönlich zu unterstützen, that's an offering. Dann ist das ein Opfer. That's not the 10%, that's beyond the 10%. Das sind nicht diese 10%, das geht über den Zehnten hinaus. Now, we have a lot of people in our church who have missionary calls. Also wir haben viele Leute in unserer Gemeinde, die so eine Berufung von einem Missionar haben. We have people in our church who are called to pastor. Und wir haben auch Leute in der Gemeinde, die dazu berufen sind, Pastoren zu sein. And if this functions the way the Bible says. Und wenn dies hier so funktioniert, auch wie die Bibel das sagt. If we will cooperate with what God's pattern is. Wenn wir mit dem kooperieren, was so Gottes Muster ist, then we as a church can support our missionaries. Dann können wir als Gemeinde auch diese Missionare unterstützen. We as a church can support things like special missions that are all over the place. We would love to do that. Dann können wir als Gemeinde auch ja diese anderen Dienste unterstützen, die es überall gibt. Wir würden das sehr gerne tun hier als Gemeinde. But it can't be done if there's no money here to support. Aber wir können das nicht tun, wenn das Geld dafür nicht vorhanden ist. We've got Caro in South America. Also wir haben zum Beispiel Caro, die in Südamerika ist. We've got Daniel in Africa now. Also Daniel in Afrika jetzt. Who else is going out? Deborah's in the Philippines. Deborah in den Philippinen. Right now, Kat is really got it on her heart about missionary, being a missionary in the future. Und Kat hat das auch wirklich auf dem Herzen, so eine Missionarin in der Zukunft zu sein. For us to, as a church, to go to the next level of where we need to be, we need to put some more staff, we need to put some more pastors employed here at the church. Und damit wir in dieser Gemeinde so auch auf eine nächste Ebene kommen können, dann müssen wir auch mehr Pastoren so im, haben. But the only way to serve here at the church, but the only way that that's going to happen is if we all follow God's pattern. Aber damit das funktioniert und die einzige Art und Weise, wie das funktionieren kann hier, ist, wenn wir alle uns wirklich nach diesem Prinzip hier richten. This has probably been one of the hardest messages I've ever preached. Und das war jetzt wahrscheinlich eine der schwersten Botschaften, die ich jemals gepredigt habe. I am very honest with you. Und ich bin da ganz ehrlich mit euch. I don't like talking about money. Ich mag es nicht, über Geld zu reden. But the reality is, aber die Realität ist folgende. We have got to break this God of money. Wir müssen diesen Gott des Geldes zerbrechen. And the reality is, when we put God first, und die Realität ist, dass wenn wir Gott an erste Stelle setzen, when we put him first with our money, wenn wir ihn auch im Bereich unseres Geldes an the erste kingdom Stelle setzen, of God comes alive. Dann wird das Reich Gottes lebendig. And the blessing of God is upon us. Und dann wird der Segen Gottes auch auf uns liegen. Now I'm going to do one more thing this morning. Und ich werde eine weitere Sache tun heute. I'm not going to just talk. Ich werde nicht nur darüber reden. I'm going to challenge you to respond to God. Und ich werde euch herausfordern, auf Gott zu reagieren. And I'm going to give you an opportunity to put God first. Und ich werde euch die Gelegenheit dazu geben, Gott an erste Stelle zu setzen. On each one of your tables, you will see an envelope. Auf jedem eurer Tische seht ihr Briefumschläge. I'm not going to ask you to do something with it right now. Und ich bitte euch jetzt nicht darum, etwas jetzt mit denen zu tun. Unless you're ready to do that. Außer ihr seid dazu jetzt bereit. But I want you to take one envelope. Aber ich möchte, dass ihr einen Briefumschlag nehmt. And I want you to take it home with you. Und ich möchte, dass ihr den mit nach Hause nehmt. And I'm asking you to pray. Und ich bitte euch darum, dass ihr betet. I'm asking you to pray about what your responsibility in the kingdom of God is. Und ich bitte euch, dass ihr darüber betet, was eure Verantwortung im Reich Gottes ist. You ask God, what is my responsibility? Bittet und fragt Gott, was eure Verantwortung ist. And then I'm going to encourage you to follow God even if it doesn't make any sense. Und dann möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr Gott nachfolgt und dem was er sagt, egal ob es jetzt Sinn macht. Trust him. Vertraut ihm. Test him. Und prüft ihn. See if he won't provide and bless your life. Prüft ihn, ob er euch nicht im Leben wirklich versorgt. So, on that envelope you'll have, there's information about the church konto. Also auf dem Briefumschlag seht ihr die Infos zum Gemeindekonto. It's very easy to make a Dauerauftrag. Es ist ganz einfach, so einen Dauerauftrag zu machen. So that you're not tempted. Also, dass ihr nicht versucht werdet, to use that money on something else. Dieses Geld für etwas anderes zu gebrauchen. Ooh, that is the best thing. I love Germany like that. I love Germany. Ich liebe Deutschland in dieser Hinsicht. I don't have to worry about it. Boom, it's gone. It's out of my hands. Ich muss nicht darüber nachdenken. Ach, jetzt ist es weg. Es ist einfach. No temptation. Es passiert automatisch. Da ist keine Versuchung. Anyway, okay, it's there. Father, thank you for loving us so much. Vater, danke, dass du uns so sehr liebst. And we just pray that we will learn how to put you first in everything. Und ich bete einfach, dass wir lernen, wirklich dich in jedem Bereich an erste Stelle zu setzen. That we will not be afraid. Und dass wir keine Angst haben. We will not trust in riches as our security. Und dass wir nicht auf Reichtümer vertrauen als unsere Sicherheit. But we will trust you with our whole lives. Sondern dass wir dir in unserem ganzen Leben vertrauen. And we'll truly make you first in our lives. Und dass wir dich wirklich an erste Stelle in unserem Leben setzen. In the name of Jesus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. God bless you all. Gott segne euch alle.